Ost denkt, West lenkt. Das war der Titel, unter dem die Diskussion im Einstein-Forum stand. Welche Rolle spielen der Osten und der Westen beim Erstarken der AfD? Und warum ist die AfD im Osten prozentual besonders stark, während die meisten ihrer Führungsfiguren, Alexander Gauland etwa oder Björn Höcke, aus dem Westen kommen? Auf die Personalfrage zumindest fand die Politikwissenschaftlerin Gesine Schwan eine Antwort. Es ist das, was sich überall sonst auch zeigt, dass sich die westlichen Leute viel mehr nach vorne drängen und dann einfach okkupieren. Sie sind es gewohnt. Und wenn wir den Herrn Gauland nehmen, der ist eben mit allen westlichen Wassern eines Parteipolitikers und Journalisten gewaschen. Und diese Routine haben meistens diejenigen, die aus dem Westen kommen, mehr. Westliche Dominanz spielte überhaupt eine große Rolle bei den Wissenschaftlerinnen auf dem Podium. Die spannten einen weiten Bogen in die Geschichte der DDR, suchten aber vor allem in der Nachwendezeit nach Erklärungen für die Zustimmung zu stramm rechten Parolen. Also warum fühlt sich eine ganze Generation abgehängt? Und was viel schlimmer ist, wie ist es passiert, dass es zu den nächsten Generationen weiter tradiert wurde? Dieses Gefühl eines kollektiven Abgehängtseins nämlich werde am Küchentisch und im Wohnzimmer weitergegeben, sagte Peggy Piesche von der Heinrich-Böll-Stiftung, auch an die, die an die DDR selbst keine Erinnerung mehr hätten. Die Kritik derer, die sich nach der Wende überrumpelt gefühlt hätten, sei vorschnell als Jammern abgetan worden. Wir haben nicht hingehört, was es bedeutet, wenn man das Gefühl hat, ich bin zwar noch am selben Platz, aber meine Heimat geht mir verlustig. Auf dem Podium in Potsdam saßen mit Ausnahme von Gesine Schwan keine bekannten Politikerklärerinnen. Maureen Maisha Auma lehrt in Stendal. Sie hat eine Gastprofessur an der Humboldt-Universität in Berlin und ist Erziehungswissenschaftlerin. Sie schaute darauf, was Menschen über Generationen erlernt haben. Und sie nannte als einen Grund für Ressentiments, dass vieles, was Menschen sich lange angeeignet hätten, heute keine Gültigkeit mehr habe. Klassenbewusstsein zum Beispiel und die Idee, dass soziale Umverteilung gut ist, hätten an Bedeutung verloren. Stattdessen gäbe es heute andere gesellschaftliche Werte, Feminismus, Ablehnung von Rassismus oder die Rechte von Schwulen und Lesben. Diese Diversität werde als etwas von oben Verordnetes gesehen, was auch nicht ganz falsch sei. Und was heißt das, wenn identitätsstiftende Anteile von uns missachtet und abgewertet werden? Pegida, AfD und Co. also als Folge davon, dass der Osten vom Westen verachtet wurde? Das ist als Erklärung nicht ganz neu. Und ohnehin legten die Diskutantinnen viel Wert darauf, dass Fremdenhass, rassistische Gewalt und Zuspruch zu rechtsradikalen Parteien nicht allein im Osten Schule gemacht hätten. Bloß nicht sollte hier die einfache Erklärung bekräftigt werden, die Ostdeutschen hassten nun einmal Ausländer, weil sie nie Demokratie gelernt hätten. Auch Gesine Schwan verwies darauf, dass sowohl im Westen wie auch im Osten autoritäre Vorstellungen über Generationen weitergegeben worden seien. Sie stimmte ebenfalls der Einschätzung zu, dass der westdeutsche Kolonialismus gegenüber Ostdeutschen, wie sie sagte, viel Schaden angerichtet habe. Und trotzdem glaube ich, dass an dem öffentlichen politischen System der DDR vieles mit dazu bewirkt hat, dass die Toleranz gegenüber anderen, gegenüber Abweichenden, nicht so hat Raum greifen können, wie ich mir das gewünscht habe. Genauso habe sie in Ostdeutschland aber auch mitbekommen, wie sich eine Zivilgesellschaft entwickelt habe. Nur habe sie dort viel weniger Zeit gehabt als in Westdeutschland. Wie hoch die Wogen kochen, zeigten auch Kommentare aus dem Publikum. Also wir fühlen uns von den Bundesdeutschen jetzt stärker provoziert als vor 20 Jahren. Also ich selbst als ein Mensch, der seit Jahrzehnten auch mit Politikern manchmal in Diskussionen kommt, kann nur sagen, die hören nicht mehr zu. Welche Lösung gibt es aus der Misere? Es geht zum einen um den Umgang miteinander. Die Professorin Maureen Maisha Auma berichtete, dass sie in Stendal, wo sie lehrt, immer wieder auf Studenten treffe, die in ihrem näheren Umfeld und in der Familie AfD-Anhänger hätten. Trotzdem sie eine starke Meinung dazu habe, lasse sie sich nicht davon abbringen, den Menschen mit Offenheit zu begegnen. Es geht auch darum, dass Menschen eine, wie es im wissenschaftlichen Jargon heißt, politische Selbstwirksamkeitserfahrung brauchen. Das bedeutet grob gesagt, dass sie merken müssen, dass sie politisch etwas bewegen können. Nicht nur dadurch, dass sie die AfD wählen.